es ist gefickt. Mein Hirn, es ist gefickt. Hirn gefickter Tag. Hirn gefickt bin ich. Mein Hirn, es ist gefickt. Mein Hirn, es ist gefickt. Hirn gefickter Tag. Hirn gefickt bin ich. Hau mein Kopf gegen die Wand und verliere den Verstand, bis die Bullen wiederkommen und mich in die Klapse sperren. Hau mein Kopf gegen die Wand und verliere den Verstand, bis die Bullen wiederkommen und mich in die Klapse sperren. Ich will nicht darüber so philosophieren, was mich zu der Bestie macht. Die Menschenrasse will mich therapieren, aber es fehlt ihnen dafür die Kraft. Heilung gibt es für mich nicht. Ich bin kopfkrank, hirngefickt. Unzählige Male verlor ich meinen Verstand. Die Zeitungsartikel deformieren mich als geisteskranken Mann. Doch sie wissen alle nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Ich quäle mich jeden Tag, dass ich bestimmten Menschen nicht ihr erbärmliches Leben nehme. Denn ich gab meiner Familie ein Versprechen, mich zu zügeln. Doch der Dämon tief in mir vergiftet meinen Geist. Blutrache übers Land, ich will sie alle brennen sehen. Menschen, die mich so enttäuschen wie diese Subjekte es einst versuche zu tun, werden an ihrem eigenen Blut ersticken, wenn ich die Machete durch ihre Halsschlagader jage. Ich jage den Schrecken dir in deine Willen und werde dir nehmen, was mir genommen wurde. Alles, was ich liebte, wurde geraubt im Blaulicht der Sirenen. 40 Mal gegen den Willen in Ketten und Fesseln gelegt. Musste ich bewusst wahrnehmen, wie man über mein Leben entscheidet. Medikamente wurden in meinen Körper gepumpt, bis ich Bewusstsein verlor. Und seitdem herrscht in mir Zorn. Mit meiner Musik versuche ich, diese zu lindern. Doch in meinem Inneren brennt ein Feuer, was mich zerfrisst. Mein Hirn, es ist gefickt. Mein Hirn, es ist gefickt. Hirn gefickter Tag. Hirn gefickt bin ich. Mein Hirn, es ist gefickt.